man so wie einen Regenschirm. Vergessen könnte seine Liebe, ja, ja, ja, ja. Um wie viel leichter hätte man's da. Doch die Liebe ist kein Regenschirm, dass irgendwo sie liegen bliebe, ja, ja, ja, ja. Um wie viel leichter hätte man's da. Aber nie wirst du die Liebe los, was immer man tut. Außer bitte, man bleibt liebelos, wer's kann, der hat's gut. Wenn man so wie einen Regenschirm vergessen könnte seine Liebe, ja, ja, ja, ja. Um wie viel leichter hätt man's da, ja, um wie viel leichter hätt man's da.